unter die Gewehre. Es muss ein jeder mit Kamerad im Vaterland zur Ehre. Im Frieden dient das graue Kleid und ist im Krieg der Schmerzen. Wir tragen eine neue Zeit in unserem jungen Herzen. Die Fahnen marschiert, voran der Führer führt. Mit unserer Fahnen ist der Sieg. Fliegt deutsche Fahne, fliegt, ja, fliegt die Fahne hoch. Marschiert, voran der Führer führt. Deutsche Fahne fliegt. Soldat, Kamerad, hab zu Kamerad, dem Hacke und dem Spaten. Wir kennen keine Ruhe, Kamerad, dafür sind wir Soldaten. Von Grenze bis zur Grenze steht ein Heer von jungen Bauern. Was wir geackert und gesät, das soll uns überdauern. Die Fahne hoch, marschiert, voran der Führer führt. Mit unseren Fahnen ist der Sieg. Fliegt deutsche Fahne, fliegt, ja, fliegt die Fahne hoch. Mit unserer Fahne ist er Sieg, fliegt deutsche Fahne.